Leute von Rom und der Welt. Habemus Mikrofonus. Hallo Leute, danke, dass ihr da wieder seid. Heute in Würzburg Bayern wird es gepodcast mit Paul Alvarez Wipplich und ein bisschen Erkältung. Und nicht vergessen, dieser Podcast ist auch auf Englisch und Spanisch verfügbar. Este podcast también está disponible en castellano bajo el nombre Podcasteando en podcasteando.tk. This podcast is also available in English by the name Latin Casting at latincasting.blogspot.com. So, wo fangen wir heute an? Ich habe irgendwie Energie. Wieso? Naja, es gibt verschiedene Gründe. Erstens, ich bin wieder gesund, weil also so halbwegs, und heute wir haben einen unglaublichen schönen Tag gehabt und ich hatte einen Termin und ich war ein bisschen früh da, dann bin ich um die Stadt ein bisschen mit dem Fahrrad gefahren, das war sowas von herrlich. Und irgendwie meine Grippe und meine irgendwie so flüssige Nase haben mitgemacht und es war vorbei. Es war vorbei und heute fühle ich mich wahnsinnig gut. Ich habe schon die spanische Version aufgenommen und jetzt sind wir bei der deutschen, folgt die englischen. Und ich will, dass wir mit etwas genauso energievolles anfangen. Und zwar mit Sir Alfredo, Sir Flaco, Sir Faco, Sir Juan und Sir Est, die zusammen Sir Magma sind. Exklusiv in Podcastiando und gepodcast nur für dich. Oh, Magma, desde Buenos Aires, Argentina, para ustedes. Das war Spanisch, oder? Tut mir leid, ich dachte, ich nehme immer noch auf Spanisch auf. Also, das war Sick Magma aus Buenos Aires für die Welt, für euch, für alle. Also gut, die Leute sind gut, die sind sowas von kraftvoll, von energievoll, das gefällt mir, das genau brauchte ich. Außerdem bin ich total begeistert, weil ich einen neuen Job, Nebenjob, Fortbildung, ich weiß nicht, wie das ich das nennen soll. Also eigentlich jetzt bin ich so wissenschaftliche Hilfe an der an Psychologieabteilung der Uni Würzburg und es ist cool. Erstens, ich brauchte das Geld und zweitens, es gefällt mir die Idee, da zu arbeiten. Ja, die Kollegen, die sind alle ganz nett und so. Also bin wirklich ein bisschen so elektrisch vielleicht. Vielleicht ist es jetzt gut, das Energieniveau ein bisschen niedriger zu setzen. Aber Mann, ey, vier Jobs gleichzeitig, das ist schon cool. Hat jemand mehr als vier Jobs? Also, ich bin Bartender und ich dolmetsche für Gerichte und ich gebe Nachhilfe in Spanisch und jetzt wissenschaftliche Hilfe der Uni. Wenn jemand anruft, und also ein E-Mail schreibt oder so und erzählt mir, dass er mehr Jobs hat als ich, der wird sich eine besondere, wir werden ihn ganz, ganz pompös erwähnen in der Sendung Nummer 12 und der gewinnt außerdem 1 Million Euro. Aber dieses Angebot ist nur gültig außerhalb der Erde, okay? Gehen wir zu was Neues. Etwas, das ich hier nie gespielt habe. Und das wird eigentlich das ganze Thema vom Show sein. Weil wir sind heute auf einer Reise in Argentinien. Jawohl, alles, was wir heute haben werden, kommt aus Argentinien. Und alles hat diese komische .com.ar am Ende, an der Webseite. Und was ist eine Sendung von Argentinien ohne Tango? We'll be right back. Film Barbie. Gallo Ciego, original von Agustín Bardi. Das ist ein absolutes geniales Tango. Ich wollte schon sehr lange euch Tango vorspielen, aber es ist schwer. Also ich habe es nicht so schnell gefunden. Und dann plötzlich habe ich 1000 tolle Künstler, die Tango spielen und Tango tanzen und Tango singen gefunden. Und die zwei Leute, die ich euch heute vorstellen will, die heißen Buenos Aires Tango, ja? Also, argentinischer könnte es auch nicht sein. Diese Leute sind nicht nur extrem gut, ja? Die haben auch überall schon gespielt, auch Europa, in Skandinavien. Sie haben auch dort mit Kammerorchestras und symphonischen Orchestras gespielt, in Norwegen und Schweden. Und wenn ich blöde Fehler mache, bitte nicht sauer werden. Ich übersetze auf dem Laufenden so vom Spanischen und aus dem Spanischen. Und es ist nicht so einfach, ja? Buenos Aires Tango mischt immer mit ein paar Spezialisten, die Akkordeon oder andere Instrumenten spielen und auch natürlich mit Sängern. Gesungenen Tango ist eine der schönsten Sachen, die es überhaupt gibt. Ihr kennt bestimmt alle Carlos Gardel und ein paar seiner besten Lieder. Und die haben auch ab und zu Shows mit Tanzern. Ja? Eigentlich hat Buenos Aires Tango 1999 angefangen. Und die, die Leute, die es angefangen haben, waren Gustavo Dotas, der immer noch Direktor und Gitarrespieler ist. Der ist auch Orchestradirektor, ja, also schon ein echter Profi. Dann haben wir Nelly Saldaña, die ist die Klavierspielerin und sie macht es wunderbar. Und auch bei der originalen Gruppe waren dabei Julia Verón und Carlos Parello. Die waren Choreographer und Tänzer. Ja? Also sehr, sehr schön. Die haben ein paar kurze Stücke, die ihr euch anhören könnt und sogar runterladen könnt. At Buenos Aires Tango mynd.com.ar. Buenos Aires Tango. Das war cool. Danke, Gustavo, für dass du dich in Verbindung gesetzt hast mit Podcastiano. De mis amores, auch von Buenos Aires Tango. Und das ist eine Sache, die viele, viele Leute in Europa gar nicht wissen, dass es in Argentinien mehr als eine Musikrichtung gibt, dass es auch andere Sachen außer Tango gibt. Und eine dieser Sachen ist natürlich die Milonga. Ist ein bisschen anders, man tanzt auch anders und ist vielleicht nicht so berühmt, aber genauso schön. Gehen wir dann weiter. Ah, Moment, ich muss es noch erwähnen. Milonga de mis Amores ist das Original von Pedro Laurenz, ein sehr, sehr berühmter Komponist. Gehen wir dann weiter. Und heute wird vielleicht eine Sendung ein bisschen kürzer sein, weil, okay, es ist erstens Montag, ja, wer will so viel am Montag machen? Und also dass ich noch ein bisschen erkältet bin, spielt auch eine Rolle. Nicht nur das, ich muss in Rekordzeit die ganze drei Sendungen aufnehmen und publizieren. Also vielleicht ein bisschen knapper, ein paar Minuten weniger, aber immer noch vier tolle Musikstücke. Unser letztes Musikstück vom Tag ist eine Gruppe, die ihr schon kennt. Und zwar eine sehr, sehr gute Gruppe. Sé que tus besos armé tus pasos, vení conmigo, abrí tus brazos, deja tu vida en una bolsa descolorida. Que con tus besos y tus abrazos, vení conmigo, te hago pedazos, qué linda estás. Por otro día sí daría mil instantes sin velocidad. Me costaría alcanzarte, pero sería divertido. Y como un tonto voy haciendo de mi vida poco tiempo. Y vas perdiendo tu porción de realidad. Puedo esperar toda la vida para verte la puerta cruzar. Por un poquito o un pedazo, dame un poco de tu espacio. Que como un loco te daría y te daría. Von El Horreo. Bitte mit H geschrieben. Also El Horreo. El Horreo. Mit Doppel-R. Und ihr könnt ein bisschen mehr von denen hören als www.eloreo.com.ar. Diesmal, weil ich weiß, dass ich heute sogar ein bisschen komisch ausspreche und alles, werde ich die Links, die Verbindungen in unserer Webseite publizieren, so dass ihr das also direkt anklicken könnt und das war's. Sie sind wahnsinnig gut. Sie haben sehr viele Lieder zuzuhören in den Website, El Oreo va punkt, also va mit V, also El Oreo va.com.ar. Scheiße. Sie haben sehr schöne Lieder da und es ist eine nette Webseite, leider ich glaube nur auf Spanisch, aber trotzdem ein Besuch wert. Von denen haben wir auch ein paar Sachen früher gespielt, deswegen sage ich nicht zu viel von denen. Einfach eine dieser alten Sendungen wieder anhören, die sind überall. Besonders ganz am Anfang, die waren eine der ersten richtig gute Gruppen, die ich entdeckt habe für die Sendung. Also, ich glaube, Leute, ich höre mit dem Blödsinn heute auf und tja. Ja, Leute, das war unsere Show für heute. Vielen, vielen Dank, dass ihr da wart und ihr mich ertragen habt. Ich glaube, ich hoffe wenigstens, dass wir es so sehr genossen haben, wie ich es genossen hätte ohne die Erkältung. Fragen oder Kommentare könnt ihr mir gerne zu podcastando@gmail.com senden. E-Mail-Links und alles steht auf unserem Blog www.gepodcast.pk. Und mehr Infos findet ihr im Blog vom Show an der Apotheke um die Ecke. Es war der Podcast mit Paul Alvarez Lüblich. Ihr sagt, portet mal, passen bien. Ciao.